37 bis 40 steht noch offen, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Waffendivision in Klammern SS. Das sind die Divisionen, die wir aus fremden Völkern, europäischen Völkern aufstellen und die den Rahmen an für sich bilden, das kann man hier in dem Kreise offen aussprechen, für das späte europäische Heer. Denn Sie sehen aus dieser ganzen Zusammenstellung, die ich Ihnen hier gebe, was sich hier herauskristallisiert unter dem Oberbefehl des Reichsführers SS. 41. Division, lettische Waffendivision, in Klammern SS, lettische Nummer 1. 42. lettische Waffendivision SS, in Klammern lettische Nummer 2. 43. estnische Waffendivision, in Klammern SS, estnische Nummer 2. 43, 44, 1 und 2. 45. galizische Waffendivision SS, galizische Nummer 1. 46. steht bloß jetzt auf dem Papier. Litauische Waffendivision SS, litauische Nummer 1. Außerdem haben wir noch die Waffensturmbrigade Rona, die ich vorhin erwähnte, die oben beim Hören des Essen-Polizeiführer, Truppführer von Gerd Gottberg, sich befindet. Meine Führer, das sind 32 Divisionen und 5 Brigaden. Das wird Ihnen einen gewissen Auftrieb geben für Ihre Arbeit, wenn Sie wissen, was Sie hierfür zu schaffen haben. Über die weltanschauliche Erziehung brauche ich heute auch nicht reden. Leider ist der Oberstürmer für Neumann, der den Vortrag schon ausgearbeitet hat, nicht hier, sondern hat einen anderen Auftrag und kann nicht hier sein. Das würde zu weit führen, denn wenn wir uns über die weltanschauliche Erziehung hier unterhalten, brauchen wir bestimmt 3-4 Stunden. Die stehen nicht zur Verfügung. Ich betone dabei, weltanschauliche Erziehung. Lassen Sie das Wort Schulung wegfallen. Wir haben keine weltanschauliche Schulung, sondern wir haben weltanschauliche Erziehung. Wenn das Wort Erziehung in jeden einzelnen Führer hineingeht, ich wünsche das, dass das in den Einzelnen hineingeht, dann weiß er schon, das Wort sagt es ihm, was er zu tun und zu machen hat. Schulen, einem etwas einzuprägen, dass er es auswendig lernt und runterleiern kann, darauf kommt es nicht an. Es kommt auf den Geist an. Und den Geist bekomme ich durch Erziehung und vor allen Dingen durch Vorleben und draußen, wenn es sein muss, durch Vorsterben.